نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل ما نبدأ بارك الله فيكم بالأحاديث الجديدة، أرى مناسبا وإن شاء الله من باب الفائدة أن نراجع الأحاديث اللي تكلمنا عليها في الدرس السابق، بحيث الإنسان يراجع قليلا. فعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الحديث عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. بفوفيا مدم نوين تيما أنفن إن شاء الله مدن حديث دي فيا هويتا بهندل فيادن إن شاء الله. إسس فندك dass dies ratsam ist und dass es sehr nützlich ist, dass man wiederholt, was man voriges Mal gemacht hat und gesagt hat. Barakallahu fikum. Und zwar Hadith Nummer 30, Humran, der Diener von Uthman, radiyallahu anhuma, sagte, Uthman hat Wasser zum Wudu bestellt. Dann hat er seine Hände bis zur Hand gelenkt, 3-mal gewaschen. Dann hat er seinen Mund gespült, dann die Nase gespült. Dann hat er 3-mal, Entschuldigung, dann hat er den Mund gespült und die Nase. Dann hat er das Gesicht 3-mal gewaschen. Dann hat er die rechte Hand bis zu Ellenbogen 3-mal gewaschen, dann hat er die linke auch so gewaschen, das ist 3-mal. Dann hat er den Kopf gestrichen und dann barakallahu fikum hat er seinen rechten Fuß bis zu Knöcheln gewaschen 3-mal und er hat den linken auch so viel gewaschen. Dann sagte Uthman: Ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, er hat Wudu so wie mein Wudu gemacht. Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Al-Hadith 31, وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. فن علي رضوان الله عليه برichtet. فن علي عليكم السلام. فن علي رضوان الله عليه برichtet bezüglich وضوء waschung von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Er sagte, Ali ibn Abi Talib, nachdem er erzählt hat, wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم وضوء gemacht hat, wie er die Waschung vor dem Gebet gemacht hat. Er sagte, Ali رضوان الله عليه, und er hat seinen Kopf 1-mal gestrichen. Das wird auf den Kopf 1-mal gestrichen. Salawatullahi wa salam alayhi. Das Hadith ist bei Abu Dawud, An-Nasai und At-Tirmidhi. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث بارك الله فيكم كذلك متفق عليه عند البخاري ومسلم. فن عبد الله بن زيد رضوان الله عليه فن عبد الله بن زيد بن عاصم رضوان الله عليهما بتشغلش وضوء فن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Kopf gestrichen. Er hat mit seinen Händen von Anfang des Kopfes angefangen bis nach hinten und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nochmal zurück gestrichen zu dem Platz, wo er angefangen hat. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما بتقلش أوخ ضشنك فم خفيد محمد صلى الله عليه وسلم يزاكت دن هد الفيدة سأكليت هد فيدة بخفيد محمد صلى الله عليه وسلم وضوء قمختت dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gestrichen und er hat dann seine zwei Zeigefinger, seine zwei Zeigefinger, was man normalerweise, wenn du Tasbih machst oder wenn du betest, du bewegst das oder du zeigst mit diesen Fingern, Zeigefingern, er hat diese Zeigefinger dann in den Ohren, in die Ohren getan, das wird jeweils rechts, rechts, links, links, und er hat mit seinen Daumen außerhalb des Ohres gestrichen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Das Hadith ist bei Abu Dawud wa an-Nasa'i und Ibn Khuzaymah hat das als Sahih eingestuft. Heute, barakallahu fikum, machen wir weiter, inshallah, mit neuen Hadithen. Und zwar, wir sind bei Hadith Nummer 34. Wa an Abu Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. حديث نما في غيثش فن أبي هريرة رضوان الله عليه إبليفت زاكت بقفيد محمد صلى الله عليه وسلم زاكت فن يمد فن أي Wenn jemand von euch vom Schlaf aufgewacht ist, dann soll er die Nase, dann spült er die Nase dreimal. Spült er die Nase dreimal. Weil der Scheitan auf seiner Nase schläft. Al-Khayshum, daran hohe Ura, weil die hohe Pharynx. Schuhe. شو اسمه الفوقاني مو القاومن يا this is overhead discounts this is بارك الله فيكم الخيشوم هو this is etwas was in der Nase drin ist auf jeden Fall da kann man auch die Nase sagen da schläft der Scheitan auf seine Nase das حديث بقى البخاري المسلم بارك الله فيكم هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الحديث فيه أنه إذا استيقظ سواء في الصباح أو في المساء إذا استيقظ في الصباح أو في المساء يعني إذا كان الاستيقاظ سواء كان نهارا أو ليلا فإنه يستنثر والاستنثار هو دفع الماء إلى هو استنشاق الماء إلى الأنف ثم دفع الماء من الأنف خارجا والخيشوم بارك الله فيكم هو الحلق هو الأنف هو داخل الأنف هو داخل الأنف وهو المنطقة اللي تربط بين الفم والأنف وقيل غير ذلك على كل الحديث في دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا والاستنثار ثلاثا وطبعا بارك الله فيكم الحديث كذلك دليل على أن الاستنثار يعني الأنف تغسل الأنف أثناء الوضوء على أنه واجب ولكن بعض أهل العلم يقولون أنه أو غالب أهل العلم يقولون أن الاستنثار إذا استيقظ من النوم أن الاستنثار للاستحباب وليس للوجوب وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه يعني يحتمل أن يكون ذلك حقيقة أن الشيطان فعلا جاي على الإنسان واحتمال أن يكون الكلام بمعنى أنه هذه القذارات التي تكون في الأنف ولما هو نام ما أخرجها فهي قذارات مستقذرة وكذلك الشيطان لأن الشيطان أصلا معناه الشر أو معناه الأمر الغير جيد إذن يحتمل الاستعارة ويحتمل الكلام بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان مثلا يسير من ابن آدم أو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وما هذا الشيطان داخل في العروق وإنما وسوسة الشيطان. وكذلك نفس هذا الأمر، فالإنسان إذا استيقظ من نومه بارك الله فيكم يستنثر ثلاثا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أقل هي سنة، على أقل هو أمر مستحب، ولكن الحديث فيه الوجوب. والذين قالوا بغير الوجوب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، أي كما في القرآن، ولكن كما أمرك الله بارك الله فيكم أمر النبي من أمر الله، أمر النبي من أمر الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. ولكن هذا الحديث بارك الله فيكم قد يكون من باب الغالب والاختصار، قد يكون من باب الغالب والاختصار، ولكن الصحيح أن الإنسان إذا توضأ فإنه بارك الله فيكم يغسل وجهه، وقبل ما يغسل طبعا والأنف والفم يستنشق الماء، وطبعا يغسل فمه يعني يتمضمض ويستنثر. وأما هذا فهو بارك الله فيكم بعد الاستيقاظ، بعد الاستيقاظ من النوم، سواء كان ذلك النوم نهارا أو كان ذلك النوم ليلا. والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت: Wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht, dann spült oder putzt die Nase dreimal. Das heißt hier, wir verstehen das in Wudu: Du nimmst Wasser in die Nase, du atmest Wasser in die Nase und dann spülst du das raus, weil der Scheitan auf der Nase während Schlaf geschlafen ist. Oder geschlafen hat auf der Nase von der Person. In diesem Hadith, barakallahu fikum, wenn jemand aufwacht, aufwachen, das kann am Tag sein und das kann in der Nacht sein. Weil manche Gelehrten, die haben gesagt, das ist nur, wenn man in der Nacht geschlafen hat. Aber nein, es gibt keinen Beweis, dass dies für Nachtschlaf ist, barakallahu fikum, sondern dass es hier am Tag oder in der Nacht. Wenn jemand aufwacht, was soll diese Person machen, wenn diese Person aufgewacht ist, bevor man gar nicht tut, dann soll man, barakallahu fikum, die Nase, soll oder muss, wir müssen hier unterscheiden, soll oder muss, die Nase dreimal spülen, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das gesagt hat. Al-Khayshum ist Gaumen oder die Nase. Auf jeden Fall, da soll man das so verstehen, wie im Hadith steht. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat uns damit befohlen und die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Erstens, manche sagen, dies heißt hier soll. Die anderen sagen muss. Dass manche sagen, das ist beliebt mit soll. Und anderen sagen, das ist Pflicht mit Muss. Aber was ist die richtige Aussage? Wallahu ta'ala alam, wenn wir, barakallahu fikum, das Hadith so nehmen, wie das ist klar, das ist Pflicht. Und das ist die Aussage von Imam Ahmed und auch andere Gelehrten. Aber die meisten Gelehrten sagen nein. Das ist beliebt. Wenn du aufwachst, dann sollst du die Nase dreimal spülen und mit Wasser spülen, das ist nur beliebt. Und barakallahu fikum, in diesem Hadith auch gibt es den Beweis, dass Spülen der Nase Pflicht ist in Wudu. Aber andere Gelehrten haben gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Weil die ein Hadith geholt haben, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte einem Bedouinen, er sagte ihm, mach Wudu, wie Allah dir befohlen hat. Und in einer Überlieferung, wie bei Abi Dawud, sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, das Gebet ist nicht vollständig, bis man bis man die Waschung richtig gemacht hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dann soll man Gesicht oder da wäscht man das Gesicht und die Hände bis zu Ellenbogen und da streicht man auf den Kopf und wäscht man die Füße bis zu Knöcheln, wie bei Abu Daud. Und deshalb sagen manche Gelehrten, der Prophet sagte ihm hier nicht, zum Beispiel, spüle deinen Mund und deine Nase. Deshalb haben sie gesagt, Barakallahu fikum, die Antwort für diese Hadithe, erstmal, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, wie Allah befohlen hat, was der Prophet Muhammad s.a.w. befiehlt, ist auch Pflicht in unserer Religion. Und was der Prophet sagt, ist nicht von seinem Kopf oder von seinem Gelüst, sondern das ist auch Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, diese Hadithe soll man so verstehen, dass diese Hadithe eine Art Abkürzung sind. Das ist eine Art, barakallahu fikum, kompakt sind. Das wird, dass man kompakt sagt. Wenn du zum Beispiel jemanden eine Frage stellst jetzt, wie macht man Wudu? Wenn man das sagt, man ist klar, ja, du wäschst dein Gesicht und so weiter. Wie wir immer das sagen. Man wäscht Gesicht und Hände und Füße. Ah, da sagen wir nicht detailliert. Aber diese Hadithe, die sind allgemein. Aber es gibt eine detaillierte, es gibt detaillierte Hadithe und die muss man natürlich nehmen auch und verbinden mit diesen Hadithen. In diesem Hadith, was wir behandeln von Abu Huraira, barakallahu fikum, und zwar, wenn man aufwacht, da muss man die Nase spülen dreimal. Das ist wallahu ta'ala ala alam mindestens beliebt. Mindestens beliebt. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, manche sagen Pflicht, manche sagen beliebt. Aber die Aussage an sich selbst ist eine Art Verpflichtung. Weil wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, mach das, dann ist das Pflicht. Und die anderen Gelehrten haben andere Beweise geholt. Was bedeutet hier, der Shaitan schläft auf in seinem Gaumen oder auf seiner Nase? Das hat zwei Bedeutungen. Entweder soll man das metaphorisch nehmen, das bedeutet, das heißt, weil man vielleicht während Schlaf geatmet hat und vielleicht kamen in der Nase Partikeln von Schmutz und solchen Sachen. Und das ist normalerweise, was schmutzig ist, ist wie Shaitan, weil Shaitan schmutzig ist. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad s.a.w. sowas. Die anderen sagen, nein, da verstehen wir das, so wie das ist. Der Shaitan ist auf seiner Nase. Und der Shaitan sucht sich einen Platz, dass der Shaitan in deinen Körper reinkommt. Das bedeutet auch die Einflüsterung von Shaitan in diesem Zusammenhang. Damit du keine Einflüsterung von Shaitan bekommst, wenn du aufwachst, dann machst du das und dann machst du den Shaitan weg. Wallahu ta'ala ala. وأعلم الأول وأظهر بس بدون الدياسة أو الزاكة بس الحقيقة بس بارك الله فيكم دي غيكتغة أو الزاكة und أبو هريرة أو بارك الله فيكم وعنه أيضا أي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ مسلم أخ von أبي هريرة رضوان الله عليه überliefert أخ von أبي هريرة رضوان الله عليه überliefert der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte wenn jemand von euch aufwacht wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht dann darf er die Hände in ein Gefäß nicht tun, bis man die Hände dreimal gewaschen hat, weil er nicht weiß, wo seine Hände oder wo sein Hand im Schlaf war. Du bist aufgewacht. Du bist wach geworden. Bevor du deine Hand in Essen zum Beispiel, in Gefäßen und sowas ist, in Essen und sowas, bevor du das machst, erstmal dreimal waschen die Hände. Also Gelenk, bis Handgelenk. Und erinnert euch, als wir von Hadith von Usman gesprochen haben? Wir haben gesagt, Hadith von Usman, manche Gelehrten haben gesagt, das hat damit zu tun. Auf jeden Fall. Erstmal auf Arabisch und dann kommen wir auf Deutsch, inshallah. بارك الله فيكم. هنا القصد انه لا يضع يديه في اناء في طعام، يعني سواء كان طعام احي الله شيء تمر او يضع يديه في طعام، ما يضع يديه حتى بارك الله فيكم يغسلها. اما اذا اخذها بالمغرفة، اخذها بمغرفة فيجوز، يقول بعض اهل العلم، طبعا يقول لانه ما في لانه جائز هذا، وانما العله هي في وضع اليدين في الاناء. نعم الحديث وعيد، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. طيب بارك الله فيكم. إذا استيقظ سواء من نهار أو من ليل فلا يضع يده في إناء حتى يغسلها، وهو دليل على إيجاب غسل اليدين، إيجاب غسل اليدين. وهناك من أهل العلم من قال، هو فقط بالنسبة لليل، لقوله إذا استيقظ، إذا قام أحدكم من الليل، والحديث عند أبي داود والترمذي. ولكن بارك الله فيكم إذا صح بالنسبة لليل فصح للنهار، لأنه هذا نوم وهذا نوم فيلحق به. وأما وهذا قول الإمام أحمد، وأما بارك الله فيكم طبعا قول الإمام أحمد أنه في الليل. وأما بارك الله فيكم الذين قالوا بأن الأمر للندب، هنا وليس الوجوب، فهم الشافعي ومالك، وقالوا النهي هنا للكراهة، يعني مكروه أنه أنت تضع يديك في الإناء إذا استيقظت من نومك. طبعا أنا أعلم يقينا أنه الكثير اليوم أول ما يستيقظ من نومه ممكن يأخذ له شغلة ويحطها في فمه ولا يغسل يديه ولا شيء. صاف. وقالوا لا تزول الكراهة إلا بالثلاث غسلات. وقالوا أما الذي يريد الوضوء فيستحب له أن يغسل يديه ثلاثا. بارك الله فيكم. أما الجمهور يعني أغلب أهل العلم فيقولوا أن النهي هنا هو لاحتمال النجاسة في اليد، يعني ما بيعرف يمكن حاطط يده في مكان وصار فيها نجاسة. أما لو درى أين كانت يده واستيقظ وهي على حالتها فيغمس يديه، أما لما ما يدري ما يعرف يمكن يضع يده في مكان فيه نجاسة. فلذلك بارك الله فيكم والله تعالى على علم الأمر يدور هنا، انتبه، أنه لا يغمس يديه، يدور بين النهي والكراهة، وأنه يغسلها ثلاثا، يدور بين الوجوب والاستحباب. فلو قلنا مستحب ولو قلنا الآخر مكروه، ما تفعلها المكروه ما تفعله، والاستحباب افعله لله سبحانه وتعالى حتى يكون لك أجر. نعم. Wenn jemand von euch, vom Schlaf aufwacht, dann tut er die Hand nicht in ein Gefäß, das wird bezüglich Essen. Wenn Essen in ein Gefäß ist und sowas, dann tut er nicht seine Hand drin, bis er die Hand dreimal gewaschen hat, weil er nicht weiß, wo die Hand im Schlaf war. Und hier, barakallahu fikum, gibt es klare Aussage, wenn du im Schlaf warst. Aber bedeutet hier im Schlaf Abend oder im Schlaf auch am Tag? manche gelehrten sagen, das ist nur Abend, weil sie ein Hadith geholt haben, das ist bei Abu Dawud und Tirmizi. Der Prophet sagte, wenn jemand von euch in der Nacht aufwacht, aber wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagt, wenn jemand von euch in der Nacht aufwacht, er hat nicht abgelehnt oder er hat nicht bestritten, salawatullahi wasalamu alaihi, wenn man auch am Tag aufwacht. Deshalb sagen die Gelehrten, das gilt für denjenigen, der am Tag oder auch in der Nacht geschlafen hat. Wenn man aufwacht, dann tut man die Hände in einem Gefäß nicht, bis man das gewaschen hat. Was bedeutet hier, der tut nicht, bis er das gewaschen hat? Es gibt hier zwei Sätze, die wichtig sind. Oder zwei Handlungen. Einmal die Hände in Essen tun, das wird mit Händen essen. Und einmal, dreimal waschen. Was ist Urteil für diese zwei Handlungen? Bei manchen Gelehrten sagen, dass man nicht isst, bis man gewaschen hat, nicht essen ist verboten und bis man gewaschen hat, ist Pflicht. Die anderen sagen, nicht essen ist beliebt und Essen ist makruh, unbeliebt. Und dass man die Hände dreimal wäscht, ist beliebt. Und das sind die beiden Aussagen von Gelehrten. Eine Aussage ist von Imam Ahmed und die andere Aussage ist von Shafi'i und Malik. Und die meisten Gelehrten, barakallahu fikum, sagen, der Prophet hat damit befohlen, dass man nicht isst, bevor man die Hände gewaschen hat, weil man nicht weiß, vielleicht, wo die Hände waren im Schlaf, vielleicht hat man die an eine Stelle gebracht, die unrein ist. Und das kann passieren während Schlaf. Deshalb, barakallahu fikum, mindestens ist es beliebt, wenn man die Hände, wenn man essen will früh, wenn man aufwacht und essen will, dass man die Hände wäscht. Jetzt, wenn man Wudu anfängt und da wäscht man die Hände dreimal, ist es okay. Aber wenn du kein Wudu gemacht hast, dann machst du das. Mindestens beliebt. Und isst nicht von einem Gefäß mit deiner Hand, bis du die Hände gewaschen hast. Wallahu ta'ala ala wa alam. Khamsu salafi. Khali asiltak al-akhir. Alle Fragen bis zum Ende des Unterrichts, inshallah. Wenn du Sual, yiktubu, al-akhir. Wa an Laqit ibn Sabrah, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighi al-wudu, wa khallil bayna al-asabi', wa balig fi al-istinshaq, illa an takuna sa'ima. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الأربعة منهم نعم من هم أصحاب السنن لحظة ثم لا هو من هم الأربعة لما نقول رواه الأربعة منهم نعم لا يلا نعم لا البيهقي مو موجود والنسائي ما تقول نسائي قل النسائي بقى واحد من ابن ماجه صحيح الأربعة هم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه طيب لقيط ابن صبرة رضوان الله عليه أحد الصحابة من أهل الطائف، وكنيته أبو رزين. قال أسبغ الوضوء. الإسباغ، إسباغ الوضوء هو إتمامه واستكمال الأعضاء. يعني لما تقول إسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء بشكل صحيح واستكمال الأعضاء بحيث تغسلها بشكل صحيح كامل. خلل بين الأصابع، أي أنه يراد به أصابع اليدين والرجلين بحيث تدخل الماء بينها. وطبعا كما في صحيح الجامع من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. إذا توضأت فخلل بين فخلل أصابع يديك ورجليك، يعني بينهم تغسل. وبالغ في الاستنشاق، يعني استنشق لما تستنشق المي بالغ، يعني اعمل بشكل صحيح بحيث تشعر بالماء في حلقك، ولكن إلا أن تكون صائما. ليش إلا أن تكون صائما؟ عشان لا تبلع المي. لما تكون صائم قد تبلع المي، فإلا أن تكون صائما بالغ. فإذا كنت صائما لا تبالغ، والمبالغة هي الزيادة عن الحد، يعني زيادة عن الطبيعي الشيء العادي. والحديث بارك الله فيكم أولا دليلا على وجوب إسباغ الوضوء، وهو إتمام الوضوء واستكمال الأعضاء، يعني أن تعطي كل عضو حقه من الوضوء. أن تعطي أنت كل عضو حقه من الماء. وهذا لا يعني التسليف، لأن التسليف مندوب ولا يزيد عن الثلاثة خشية الوقوع في البدعة. يعني اللي بيغسل ثلاث أربع مرات قد يغسل في البدعة. وأما كون ابن عمر رضوان الله عليه قد غسل رجليه سبعا، هذه مهمة. وقد قال لك إما ابن عمر غسل رجليه سبعا، هذا بارك الله فيكم لا حجة فيه أولا، وغسل أكثر لأنه كان فيه نجاسة كان يريد يخرجها من رجليه، فلذلك غسل أكثر. وليس أنه والله اعتاد على هذا الأمر أو فعله دائما. وأما الكيفية بارك الله فيكم، وأما الكيفية كما عند الترمذي قال المستورد ابن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، ذات يعني يضعه هيك. طبعا هذا من باب الفعل، يعني إذا فعلته ما في وجوب، واحد يقول لازم تضع الخنصر تغسل مثل ما بدك، ولكن المهم هي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يخلل أو يدلك بين أصابعه بالخنصر. الخنصر هو هذا الإصبع الصغير. وكذلك بارك الله فيكم في الحديث، وفي الحديث ويبدأ بأسفل الأصابع، يبدأ بأسفل الأصابع من الصغير الكبير. والحديث فيه بارك الله فيكم المبالغة في الاستنشاق، وفيه دليل أن الاستنشاق واجب في الوضوء. يعني إذا إذا إذا أنت في غير بالغ، فإذا ما كنت في ما كنت في صائم ما تبالغ. وإذا توضأت فمضمض، وإذا توضأت فمضمض، أي مضمض بشكل جيد. بارك الله فيكم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه بركتته لبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته أسبغ الوضوء زندو وضوء مخت بس هي أسبغ أسبغ vervollständige dein Wudu richtig. Vervollständige dein Wudu richtig. وخلل بين الأصابع. Und wasch zwischen den Fingern und Zehen. وبالغ في الاستنشاق. Und übertreibe in in Nasen spülen, wenn du, nee, الاستنشاق ist anders. Wenn du das Wasser in die Nase einatmest oder einholst, wenn du das machst, dann mach das übertreibe damit. Nicht übertreibe jetzt im falschen Barakallahu fikum Bereich verstehen. Das Wort auch wollen wir kein übertreiben. Was machen wir besser als übertreiben? Das bedeutet, häufiger, aber nee, das ist nicht. Ha? Richtig so ziehen, ja. Ha? Okay, gründlich ist besser. Und ja, gründlich ist besser. Gründlich ist besser in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, ziehe Wasser oder atme Wasser gründlich ein oder ziehe Wasser richtig ein. Als normal, verstehst du? إلا أن تكون صائما أوسى دستو فاستند بست وين دو فاستند بست دم مخبس نيك دم حديث وضع باي دن فيا دي جلاتن زاقن باي دن فيا لازم دي فيا أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه Die sind diese vier Gelehrten, vier Sunnen. Ashab al-Sunnen. Die haben Sunnenbücher. Bei Ibn Khuzaima und bei Abu Dawud gibt es noch einen so zusätzlichen Satz. Und zwar, إذا توضأت فمضمض. Wenn du Wudu machst, dann spüle deinen Mund. Spüle deinen Mund. Richtig. Laqit ibn Sabra ist ein Gefährter von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der aus At-Ta'if. At-Ta'if ist eine Bergstadt, das ist ungefähr heutzutage mit Auto ungefähr 1,5 Stunden von Mekka. Und das ist eine Bergstadt, eine sehr schöne Stadt. Im Winter ist es sehr kalt und heutzutage ist es sozusagen ein Erholungsort. Al-Hada ist neben At-Ta'if, das ist so ein großer Erholungsort. At-Ta'if, barakallahu fikum, es hat auch eine Geschichte, aber Laqit kommt aus At-Ta'if und ist ein Gefährter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Ibn Abd al-Barr das gesagt hat. Bezüglich Al-Hadith, bezüglich dieses Hadith, barakallahu fikum, erstens, Asbigh al-Wudu. Asbigh al-Isbar. Al-Isbar ist, dass man etwas vollständig richtig sozusagen ohne Mängel gemacht hat. Das heißt, wenn du Wudu machst, dann mach das richtig, ohne Mängel. Ohne Mängel. Das bedeutet, wenn du die Teile des Wudus wäschst, dann richtig mit Wasser waschen. Das heißt nicht dreimal hier. Dreimal ist beliebt. Sondern, das heißt, mit diesen dreimal, du sollst und du musst eigentlich die Körperteile des Wudu ist, richtig waschen. Aber nicht mehr als dreimal. Nicht mehr als dreimal. Weil wenn du mehr als dreimal wäschst, dann ist das Bid'ah. Dann ist das Neuerung. Wenn du das immer machst. Aber hier kommt, barakallahu fikum, eine Aussage und ich hoffe, dass man das bemerkt, dass Ibn Umar, radhiyallahu alayhi, einmal siebenmal die Füße gewaschen hat. Siebenmal. Da hat man gesagt, wieso? Dreimal. Aber der hat sieben gemacht. Erstmal, das ist, barakallahu fikum, eine Tat von einem Sahabi, von einem Gefährten und das kann man nicht direkt als Beweis nehmen. Zweitens, Ibn Umar hat einen Grund dafür. Und zwar, ist gab bei ihm Unreines auf seinem Fuß und er wollte das wegmachen und mit drei könnte er das nicht wegmachen, deshalb hat er weiter gewaschen, bis das weg war. Auf jeden Fall, richtig ist, dass man maximal dreimal wäscht, was zu waschen ist und was zu streichen ist, dann nur streichen. Bezüglich Wudu, Kopf zum Beispiel und Ohr, wäschst du nicht, sondern streichst du. Und hier in diesem Hadith gibt es auch den Beweis, dass man unbedingt zwischen den Zehen und den Fingern, zwischen den Fingern, auch Barakallahu fikum wäscht. Das wird die Finger und die Zehen und dazwischen, da muss man waschen. Weil Khallil, der Khallil ist es, wenn du etwas durchmachst. Das bedeutet, wasche durch die Finger oder die Zehen. Was bedeutet hier durch die Finger oder die Zehen? Auf Deutsch vielleicht versteht man das nicht so, wie man jetzt wörtlich übersetzt. Aber das heißt, du sollst durch, zwischen, das wird die Spalten zwischen den Fingern aufwaschen. Das heißt mit Sicherheit auch die Finger. Also sagt man hier, Al-Asabi im Arabischen, pass auf, im Arabischen ist anders als auf Deutsch. Wenn du sagst Finger, im Arabischen, das heißt sofort, entweder Finger von Hand oder Finger von Fuß. Wir haben nicht extra für die Finger von Fuß Bezeichnung. Aber auf Deutsch, wenn du sagst Finger, dann gehst du sofort mit den Gedanken bezüglich nur Hand. Aber wenn du sagst Zehen, dann ist das Fuß. Aber hier in diesem Hadith, damit wird gemeint, Finger von Hand und von Zehen vom Fuß. Beide. Was ist der Beweis? Eine Überlieferung von Ibn Abbas. Radiallahu alayhi, das ist bei Sahih al-Jami' auch. Barakallahu fikum, Ibn Abbas sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man Wudu macht, dann muss man auch zwischen den Fingern und Zehen waschen. Zwischen Fingern und Zehen waschen. Und dann kommt der dritte Satz im Hadith, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ, das bedeutet, ziehe das Wasser gründlich in die Nase ein. Gründlich. Oh, aber wenn du nicht fastend bist, also bist du fastend, dann mach das nicht. Warum? Weil während Fasten, wenn du durch die Nase Wasser einziehst, einholst, dann könnte es passieren, dass das in deine Kehle gelangt und dann könnte es passieren, dass du zum Beispiel dein Fasten brichst. Aber wenn du nicht fastest, dann mach das. Und das ist der Beweis, dass Barakallahu fikum, Nase spülen und Mund spülen Pflichte für Wudu auch sind. Und nicht wie manche Gelehrten gesagt haben, nur beliebt. Weil auch in der anderen Überlieferung, da steht, Barakallahu fikum, إِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِضْ. Wenn du Wudu machst, dann musst du, im Arabischen heißt hier, musst du deinen Mund spülen. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه كذلك ابن خزيمة بارك الله فيكم تخليل اللحية الحديث في تخليل اللحية حديثا حسن أو صحيح طبعا لأنه هناك من أهل العلم من تكلم في عامر بن شقيق في ذلك البخاري قال حديثه حسن وغيره ضعف حديثه ولكن بارك الله فيكم هذا الحديث صحيح وأقل ما يقال فيه حسن وهل هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء يعني اللحية بيخللها أولا فيه أن النبي كان عنده لحية جيد يعني الذين يقولون شفت النبي وما عنده لحية بالمنام قلنا يا لطيف أعوذ بالله. هذا واحد. اثنين، انتبهوا يا أخوة، كان يخلل لحيته. هل هنا كان يخلل لحيته هو وجوب؟ هو هنا عما قلنا أن النبي كان يخلل اللحية في الوضوء، ولكن هل أمرنا بذلك؟ لا، ما أمرنا، ولم يرد ذلك، لما ورد أمر. فلذلك هنا مشروعية تخليل اللحية، واختلف أهل العلم في الوجوب وغير الوجوب، ولكن الصحيح والله أعلم أنه مندوب، لأن النبي فعله في الوضوء، ولكن لم يأمرنا به أمرا جازما. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بارك الله فيكم. Das nächste Hadith 36. Uthman hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwischen dem Bart auch gewaschen hat. Das wird sein Bart richtig gewaschen hat, indem er die Hand mit Wasser durch den Bart gemacht hat. Durch seinen Bart. Während Wudu. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi, und Tirmidhi hat gesagt sahih, und auch Ibn Khuzaima. Es gibt bezüglich dieses Hadith sozusagen Diskussion bezüglich einer Person, die in diesem Hadith ist. Aber inshallah, das Hadith ist mindestens gesund oder hasan. Und deshalb, barakallahu fikum, man soll das auch tun. Aber hier im Hadith steht, pass auf, كان النبي يخلل لحيته. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch sein Bart gewaschen während Wudu. Er hat das gemacht. Erstens, das ist der Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bart gehabt hat. Nicht wie manche behaupten, der Prophet hat sowas nicht gehabt. Manche kommen zu uns manchmal und sagen, ich habe den Propheten im Traum gesehen, aber der hat keinen Bart gehabt. Dann sagen wir, du hast den Propheten nicht gesehen. Du hast den Propheten nicht gesehen. Erstens. Zweitens. Zweitens, in diesem Hadith gibt es, der Prophet hat das gemacht. Heißt das Pflicht? Heißt das beliebt? Allgemein, wenn wir eine Aussage haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Das ist, barakallahu fikum, eine Information. Und dann suchen wir nach dem Urteil. Es gibt hier in diesem Hadith keine Beurteilung, dass das Pflicht ist. Wäre das Pflicht, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns damit befohlen. Und er hat das nicht gemacht. Deshalb sagen die Gelehrten hier, das heißt, es ist von der Religion, von Wudu, das gehört dazu, dass man auch den Bart wäscht. Aber wir haben zwei Aussagen getroffen. Die Zahiriyya, die haben gesagt, das ist Pflicht. Ja? Die Zahiriyya sagen, das ist Pflicht. Aber die anderen sagen, das ist, barakallahu fikum, das ist nur beliebt. Weil die Hadithe, die mit der Verpflichtung zusammen sind, dass man den Bart wäscht, während Wudu, die sind, barakallahu fikum, die sind schwach. Und deshalb ist es von der Sunna, dass man den Bart wäscht, während man Wudu macht. Barakallahu fikum. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. عبد الله بن زيد بارك الله فيكم تكلمنا عليه رضي الله عليه أحد الصحابة. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء يعني بوضوء. أتي بثلثي مد. المد بارك الله فيكم هذا المد هذا والصاع كم واحد من هات؟ خمسة لا تسعين أربعة. الصاع مدين ثلاثة خمسة ما شاء الله. مين يزيد؟ ها مدين من سمراء الشام أي نصف صاع، فالصاع كم؟ أربعة. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هو حوالي ثلاثة كيلو الصاع. لك مو نحن بنعطي زكاة الفطر يا الواحد، هذا يسمى نصف مد أو حفنة. حفنة هذه حفنة حفنة وهذا مد طيب وهذا مد وأربعا منه وأربعا منه مومنت وأربعا منه بارك الله فيكم هي أربعا منه الصاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يعني هيك شو هيك بهالكمية من الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل بثلثي مد يعني بثلثين. كم ثلث المد؟ خلينا نقول 2750 أو ثلاثة كيلو على أربعة، كم يعني؟ يعني 750 جرام تقريبا، 600 جرام كيلو على أربعة. نعم 750 صحيح، يعني حوالي 600 جرام، يعني نص لتر، يعني تقريبا نص لتر. ها يتوضى كله كله كله الوضوء ورك لأنه هذا الحديث فيه مسألة بارك الله فيكم أن الإنسان يحرص، أن الإنسان يحرص جزاكم الله خيرا على عدم استخدام الماء الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسراف في الماء بارك الله فيك. والدليل فيه أو الحديث فيه أيضا مشروعية دلك الأعضاء، والدلك في الوضوء، الدلك الأعضاء هيك في الوضوء، هذا مستحب وليس واجب، والله تعالى على وأعلم. انتبهوا بارك الله فيكم، أي القصد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصاع اللي هو 3 كيلو يعني حوالي 3 لتر، 3 لتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بثلاثة لتر من الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بحوالي نصف كيلو. اليوم طبعا أكيد ما نستطيع نحن، أكيد ما نستطيع نحن لأن الأمور تغيرت، ولكن الواحد لو حاول يستطيع إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، حديث عبد الله بن زيد رضوان الله عليه übrigens diese Hadithe was wir machen die sind sehr wichtig, die sind sehr wichtig weil die eine Grundlage für Wudu, das ist Wudu ist eine Grundlage für das Gebet. Ich meine, das ist eine sehr wichtige Handlung in unserer Religion, und wenn man das lernt richtig, dann weiß man بارك الله فيكم natürlich was man machen kann. Abdullah ibn Zayd hat berichtet, er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Drittel von einer Maßeinheit, das heißt Mudd, Maßeinheit, das heißt Mudd. Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das für sein Wudu genommen und er hat angefangen sozusagen die Hände zu waschen und mit der anderen Hand zu streichen. Zu waschen mit der anderen Hand jetzt. Der hat angefangen, seine Hände. Das liegt schon nicht mehr gut. Das liegt. Ne massieren? Nein. Massieren bei Wudu? Ja, waschen aber mit der Hand. Das wird die Hand, die wäscht die andere. Nee. Nicht, dass man falsch versteht. Verstehst du? Das liegt bedeutet wie massieren normalerweise. Aber das liegt ist hier, wenn du. Ja, reiben, genau. Sehr schön, sehr schön. Reiben. حد اسمه فاسا قريب. نه نه نه نه زين زين زين زين انت ام بدا اندغن فايش ترايبن اوكي فاسا ترايب نعم يا اريد سنت كان دويتش ابا في ريدن اوسلندش كان بروبليم اوكي ديس حديث بارك الله فيكم اس از ويشتيش ديس حديث اس ويشتيش weil hier etwas ist, ich weiß nicht jetzt, wundert euch, barakallahu fikum, nicht jetzt, was, das ist zu bewundern eigentlich, was jetzt zu erzählen ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mud erstmal, was ist Al-Mud, was ich erzählt habe? Al-Mud ist, wenn du deine zwei Hände zusammen machst und du tust etwas drauf. Und das ist ungefähr 700 Gramm, die drin passen. Und wenn wir auf Wasser sozusagen machen, das bedeutet ungefähr 700 Milliliter. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit so sozusagen eine halbe Flasche Wasser, salawatullahi wa salamu alayhi, er hat Wudu gemacht. Zwei Drittel eines Muddes, das wird zwei Drittel von ungefähr 700 Gramm, das wird 400 Gramm ungefähr, das wird halbe Flasche. Er hat Wudu gemacht, salawatullahi wa salamu alayhi, und richtig Wudu gemacht. In diesem Hadith, barakallahu fikum, ist die Erzählung über die Menge, die der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vom Wasser benutzt hat für sein Wudu. Und es gibt in diesem Hadith natürlich einen klaren Sinn, und zwar, dass man nicht verschwenderisch ist mit Wasser, wenn man auch viel Wasser hat. Aber wir sind alle verschwenderisch mit Wasser heutzutage. Das wird, ich habe niemals halbe Flasche. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, der hat Ghusl, eine volle Waschung, mit 3 Liter Wasser. 3 Flaschen. 1 Liter, 3 Liter. Der könnte Ghusl seinen ganzen Körper waschen. Das ist sehr schwer, aber wenn man heute auch die Wasserkosten sieht und Abwasser und sowas, weil wir bekommen alle eine Nachzahlung, dann barakallahu fikum, sollte man sich an die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam handeln, ist lieber. Es gibt auch in diesem Hadith, dass man barakallahu fikum die Plätze von Wudu sozusagen reibt mit Wasser, und diese Reibung ist beliebt und kein Pflicht. Ist beliebt und kein Pflicht. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Es gibt noch viele Hadithe natürlich, die machen wir inshallah. Aber bevor wir das weitermachen diesbezüglich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 2 Drittel benutzt, das heißt nicht, dass mehr verboten ist. Aufpassen, ha? Nicht, dass man falsch versteht. Und wenn wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ungefähr 3 Liter für Waschung benutzt, das heißt nicht jetzt, dass wenn man zum Beispiel 10 Liter oder 20 Liter benutzt, dass es verboten ist. Nein. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich sozusagen, der war in diesem Zusammenhang sparsam, weil sie auch kein Wasser damals gehabt haben. Und ich kann nur etwas sagen auch dazu, vielleicht könnte man das sagen, ja, ich meine, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasser benutzt, das ist gesegnet, das ist nicht wie wir. Und der Prophet kann genau das tun, nicht wie wir. Aber nicht verstehen, das ist verboten. Weil auch in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Khamsat Amdad benutzt. Das bedeutet, Khamsat Amdad, das bedeutet 3 Liter, 3,5 Liter benutzt für Rüssel. Das ist ein bisschen mehr. Barakallahu fikum. Das nächste Mal, inshallah, oder wir nehmen auch das Hadith Nummer 38 und dann stoppen wir, inshallah. Dann stoppen wir. بارك الله فيكم. مرة أخرى مسألة أنا أخذتها بالألماني بحيث ما تفهموها غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مثلا بنص لتر صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ، وبثلاث ألتار صلوات الله وسلامه عليه يغتسل. هذا لا يعني وجوب هذه المسألة، وإنما ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأكثر من ذلك واغتسل بأكثر من ذلك، ولكن هنا يعني أن الإنسان يحاول أن يكون أنه ما يسرف استخدام الماء، ولكن لو استخدم أكثر أيضا لا بأس، طالما الأمر في مجال الجواز. والله تعالى على وعلم. وعن أبي هريرة كذلك، لا عفوا الأخير كان عن عبد الله بن زيد، عفوا عن عبد الله بن زيد كذلك، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يعني بارك الله فيكم، الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لما مسح رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أولا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرافق، وثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد، يعني مو بالماء تبع يديه مسح، إنما أخذ ماء جديد. وثم كذلك بارك الله فيكم، الحديث فيه أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، في رواية بماء واحد كما قلنا، وفي رواية أنه أخذ للأذنين ماء جديد للمسح كما في هذه الرواية، يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. والظاهر أن هذا صحيح وهذا صحيح، أو قال بعض العلم لما ما بقى في كفيه بله، يعني ما بقى بلل في كفيه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ ماء جديدا. على كل الأمر فيه جواز، الأمر فيه الجواز. بارك الله فيكم. دي لتسي بليفرن فهويته وانتفاع فن عبد الله بن زيد نخمال بس البيهقي بارك الله فيكم ويبليفتت بس البيهقي ويبليفتت بس بس عبد الله بن زيد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاه باي مودو البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات زين هات زين كوب كشترشن وندن هات ايه نويس وصر في يدي اوغن في يدي اوغن جنومن تهد دي اوغن دن متنوع وصر كشترشن وند باي مسلم البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات زين كوب كشترشن مت وصر مت نويم وصر مش مت دم وصر بس ايه دي هنده في دي هنده بنوستات تقول دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاد دي هنده قفشن بس ايه بوغن وندن هاته نويت وصر قلومن دي هاد زين هنده ناس كمخت مت نويم وصر وندي هاد دن زين كوف كشترشن وندن دي بليفرنك فون عبد الله بن زيد دان نخمال دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات اسمال دين كوف كشترشن Und dann hat er neues Wasser genommen für die Ohren, weil die Ohren auch vom Kopf sind. Al-Udhunanu min al-Ra'as. Al-Udhunani, Afwan, min al-Ra'as. Die Ohren, die sind vom Kopf. Deshalb, wenn man sagt, Kopf streichen, das bedeutet Kopf und Ohren, weil das gehört auch zum Kopf. Und in diesem Hadith, Barakallahu fikum, gibt es, klar, ich meine, die Klarheit ist da, dass man neues Wasser nehmen kann. Das wird für ja die Ohren. Da braucht man nicht unbedingt das gleiche Wasser, was man benutzt hat, für die Haare oder für den Kopfstreich. Da kann man neues Wasser nehmen. Es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat neues Wasser für die Ohren genommen, weil es keine Feuchtigkeit mehr an seine Hände war. Deshalb hat er neues genommen. Aber man kann das gleiche Wasser benutzen. Ja, okay. Ich meine, in diesem Hadith, es gibt keine Verpflichtung. Sondern die Verpflichtung ist, dass man den Kopf streicht und dass man die Ohren streicht. Aber mit dem gleichen Wasser, okay. Neues Wasser nehmen, auch, ist okay. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Bevor wir inshallah zu Ende führen oder zu Fragen kommen, barakallahu fikum. Erstmal, nochmal, die Hadithe, die wir heute gemacht haben, im schnellen Durchgang, auf Arabisch, auf Deutsch, ich hoffe, dass man auch im Internet gut hören kann. Ich hoffe, dass man im Internet gut hören kann und den Unterricht gut mitverfolgen konnte. Das ist wichtig, dass man auch den Unterricht mitverfolgen konnte. Abdullah ibn Zayd ibn Asim, تكلمنا عنه. حديث 34 بدأنا اليوم صحيح؟ حديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه عند البخاري ومسلم von Abu Huraira berichtet, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand vom Schlaf aufwacht, wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht, dann soll er die Nase dreimal spülen. Oder er spült die Nase dreimal. Weil der Shaitan auf seinen Gaumen oder auf seine Nase geschlafen hat. Und sie haben erklärt, was das bedeutet. Und auch er, Abdullah ibn Zayd, sagte, dass der Prophet Muhammad Abu Huraira, Entschuldigung, nicht Abdullah. Abu Huraira auch sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. Wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht, dann tut oder taucht die Hand in ein Gefäß nicht ein, bis er die Hand oder die Hände dreimal gewaschen hat, weil er nicht weiß, wo er die Hände im Schlaf getan hat. Dann barakallahu fikum. Hadith 35 an Laqit ibn Sabra قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولي أبي داود إذا توضأت فمضمض عن لقيت ابن صبرة زاكت دس بخوفة محمد صلى الله عليه وسلم زاكت ففلشتندق دان وضوء غشتك und wasch zwischen den Fingern und Zehen und ziehe Wasser in deine Nase richtig gründlich ein. Außer dass du, also spül deine Nase richtig gründlich, außer dass du fastest. Das ist bei den vier. Und bei Abu Dawud zusätzlich, wenn du Wudu machst, dann spüle deinen Mund. 36. عثمان رضوان الله عليه erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Bart während Wudu auch gewaschen hat oder das Wasser durch den Bart gebracht hat صلى الله عليه وسلم عليه. Das ist bei Tirmidhi. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. عن عبد الله بن زيد زين رئيسش عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. فان عبد الله بن زيد نخمال der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم man hat dem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم zwei Drittel einer Maßeinheit, das heißt Mud, das ist wenn du deine Hände zusammen machst, das sind ungefähr 700 Gramm, dann hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das Wasser benutzt und er hat seine Hände damit oder sein Unterarm damit gerieben. Utiya al-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthay. Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthay muddin faja'ala yadluku dhira'ihi. Akhrajahu Ahmad وصححه ابن خزيمة. Achtunddreißig auch von Abdullah ibn Zayd أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ المشهور. طيب أختن رئيسش فن عبد الله بن زيد نخمال بريكتته بس إياد البروفيد محمد صلى الله عليه وسلم جزين هات هات في زين أوغن وسا جنومن نيش تس كلايش وسا في دن كوف جنومن هات في اشترايشن يت. Und bei Muslim, der Prophet Muhammad s.a.w. hat seinen Kopf gestrichen mit Wasser, er hat dafür Wasser benutzt, nicht das Wasser, was er, oder nicht das übrig gebliebene Wasser von der Waschung seiner Hände. Weil er, wenn du erstmal die Hände bis Ellenbogen wäschst, dann streichst du den Kopf. Der Prophet hat neues Wasser genommen dafür. Das ist nicht neues Wasser jetzt, dass er das ganze Wasser weggemacht hat, sondern das heißt, Barakallahu fikum, er hat nicht mit der Wassernässe, was er in den Händen hat, sofort den Kopf gestrichen. Nein, er hat auch nochmal seine Hände nass gemacht und dann hat er den Kopf gestrichen. Wallahu ta'ala ala wa alam, möge Allah subhanahu ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na.